Was denn das? Ist dir was passiert, Just? Nein. Der Schrei kam von diesem recht sonderbaren Wecker hier. Mensch, ein Wecker, der schreit? Und das nennt der Jemmel recht sonderbar. Ja, so ist er halt. Na, was meinst du, was er wohl sagen würde, wenn das Ding jetzt noch Flügel bekäme und davonflattern würde? Vielleicht würde er es dann höchst sonderbar nennen. Aha, der Alarmhebel steht auf Wecken. Ich werde ihn abstellen und die Uhr noch einmal anschließen. Nichts. Und jetzt aufgepasst, ich stelle den Hebel wieder um. So, damit haben wir den ersten Teil des Rätsels schon gelöst. Dieser elektrische Wecker schreit, anstatt zu schnarren. Welches Rätsel? Von welchem Rätsel haben wir den ersten Teil gelöst? Just meint, dass ein schreiender Wecker auf jeden Fall ein Rätsel ist. Und er hat herausgefunden, warum er schreit. Nicht warum, nur wann. Der Wecker schreit, wenn er auf Wecken eingestellt ist. Ja. Warum er schreit, ist ein weit beachtlicheres Rätsel. Ich fuck's an. Ich habe das Gefühl, es ist höchst interessant, hier Ermittlungen anzustellen. Was meinst du damit? Wie kann man bei einer Uhr Ermittlungen anstellen? Ihr Fragen stellen oder sie ins Kreuzverhör nehmen? Ein Wecker, der schreit, ist doch wirklich ein rätselhafter Fall. Und der Leitspruch der drei Detektive ist: Wir übernehmen jeden Fall. Na schön, aber ich bin immer noch neugierig, wie du da ermitteln willst. Indem ich herausfinde, warum man dem Wecker das Schreien beigebracht hat. Dafür muss es ja einen Grund geben. So, jetzt sagen wir doch mal, wie du bei deinen Ermittlungen vorgehen willst, Just. Ich schraub mal den Wecker auf, dann kann ich vielleicht erkennen, wie das Schreien zustande kommt. Moment, wo habe ich den denn? Schraub's hier in der Schublade. Ah, hier. So. Aha, seht ihr das? Diese kleine silberne Scheibe. Ich glaube, das ist der Mechanismus, der das Schreien erzeugt. Ein sehr geschickter Tüftler hat ihn statt der Wegvorrichtung eingebaut. Aber wozu? Mensch, angenommen, man wolle jemanden zu Tode erschrecken, da praktiziert man ihm also statt seines Weckers diese Uhr ins Schlafzimmer. Und am nächsten Morgen, wenn der Wecker losgeht, kriegt der Mann einen tödlichen Herzanfall. Das wäre dann ein wirklich raffinierter Mordanschlag. Moment mal, glaubst du, das ist tatsächlich passiert? Keine Ahnung. Nun, welche Vorstellung weckt dieser unangenehm aufdringliche Wecker in euch? Ist er ein raffiniertes Mordinstrument oder makabrer Scherzartikel? Wir sollten als erstes herausfinden, wer das getan hat. Ich wüsste nicht, wie wir das anstellen sollten. Erst vor einer halben Stunde hat mir Onkel Titus diese Schachtel mit Kleinkram gegeben. Und da war der Wecker drin. Das ganze Zeug, da wäre mir kein Dollar wert. Was machst du denn da, Just? Manchmal steht auf einem Karton eine Adresse, eine Versandanschrift. Sieh mal, Just. Der Zettel hier ist aus der Schachtel gefallen. Wahrscheinlich nur eine Einkaufsliste. Zeig mal her, Bob. Halt mir den doch nicht so aus der Hand. Danke. Das ist keine Einkaufsliste. Hier steht: Lieber Rex, frag Julie, frag Gerald, frag Martha und dann los. Man höre und staune. Du meine Güte, was soll das denn bedeuten? Wer sind diese Leute und was sollen wir sie fragen und wozu? Ich möchte annehmen, dass all das zu dem Geheimnis der Uhr gehört. Das ist doch nur ein Stück Papier. Es ist irgendwie in die Schachtel gekommen. So, wie können wir denn da annehmen, dass das ausgerechnet mit der Uhr zusammenhängt, hä? Seht euch das Papier doch mal genau an. Es ist mit der Schere zurechtgestutzt. Und jetzt schaut euch mal die Rückseite an. Also, ich würde sagen, das sieht aus... Ja, sieht aus wie getrockneter Leim, oder? Genau. Das Stück Papier war irgendwo aufgeklebt. Und auf der Unterseite der Uhr ist gerade Platz für so ein Stück Papier. Und auch hier sind Leimspuren. Aber warum sollte jemand solchen Blödsinn unter eine Uhr kleben? Das hat doch gar keinen Sinn. Ja, Wenn an einem ungeklärten Fall alles sinnvoll und klar wäre, gäbe es ja nichts mehr zu klären. Hast du auch wieder recht. Aber wir wissen immer noch nicht, woher die Uhr stammt und... Was machst du denn jetzt schon wieder, Just? Ich kratze die Leimreste vom Uhrgehäuse ab. Da ist etwas drunter. Eine Gravur. Aber die Schrift ist zu klein fürs bloße Auge. Na kommt, wir gehen in die Zentrale. Ich brauche eine Lupe. So, Black, jetzt halt mal den Schnabel, ja? Wo ist denn die Lupe? Da vorne. Hier, Bob, das ist deine Aufgabe. Danke, Erster. Da steht A. Felix. Ja, was soll das jetzt heißen? A. Felix. Ich glaube, das kann ich dir sofort sagen. Peter, gib mir doch mal bitte das Telefonbuch. Das Branchenverzeichnis, bitte. Danke. Fehlt es so weit? Hier ist es. A. Felix, Uhrmachermeister. Unsere Spezialität, Sonderanfertigung nach Wunsch. Ein Uhrmacher graviert häufig ein Kennzeichen in eine Uhr, die er in Arbeit gehabt hat. Aha, interessant. Dann müssen wir Mr. Felix nur noch fragen, wer in diesem Auftrag erteilt hat. Wir haben unser Ziel erreicht. Dort ist das Geschäft von Mr. Felix. Danke, Morten. Ach Jungs, was würden wir nur machen, wenn August uns aus Dankbarkeit nicht die Fahrt mit dem Rolls-Royce bezahlen würde? Ich weiß auch nicht, aber wir müssten wohl alles mit den Rädern erledigen. Hallo. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Oder habt ihr eine Uhr zu reparieren? Nein, danke. Wir würden Sie nur gern wegen dieser Uhr hier etwas fragen. Ein ziemlich altes Modell. Glaube nicht, dass sich die Reparatur lohnen würde. Eine Reparatur ist nicht nötig, Mr. Felix. Würden Sie so gut sein und den Wecker bitte einmal anschließen? Aber gern. Jetzt erinnere ich mich an diese Uhr. Das war eine knifflige Arbeit. Dann haben also Sie das Schrein eingebaut. Ja, gewiss. Ein ausgeklügelter Mechanismus, nicht wahr? Aber es tut mir leid. Ich kann euch nicht sagen, für wen ich diese Arbeit ausgeführt habe. Alle meine Aufträge sind vertraulich. Natürlich, aber diese Uhr hier wurde im Müll gefunden. Das muss ein Irrtum gewesen sein. Der Besitzer zahlte Ihnen ja sicher eine Menge Geld dafür, dass sie überschreit. Wir würden sie gern zurückgeben. Unter diesen Umständen kann ich euch wohl sagen, was ich weiß. Der Kunde, der mir diesen Auftrag gab, heißt Clock. Clock? Ja, er nannte sich A. Clock. Er brachte mir von Zeit zu Zeit ein paar Uhren, die ich umbauen sollte. Na, das hört sich ja nicht an wie sein richtiger Name. Aber wenn Sie seine Adresse haben, macht das ja nichts. Leider hat er mir nur seine Telefonnummer gegeben. Danke. Kommt, wir wollen die Nummer anrufen. An der Ecke habe ich vorhin eine Telefonzelle gesehen. Was willst du denn sagen? Ich werde eine Kriegslist anwenden, damit ich die Adresse erfahre. Guten Tag, hier ist das Fernmeldeamt, Störungsstelle. Uns liegen Beschwerden vor, denen wir nachgehen müssen. Beschwerden? Ich verstehe nicht. Wir haben erfahren, dass Teilnehmer aus Ihrem Bezirk öfter falsch verbunden werden. Könnten Sie mir Ihre genaue Adresse nennen? Das würde uns die Nachforschung erleichtern. Unsere Adresse? Das ist Franklin Street, 309. Aber ich begann... Aufgelegt. Ja? Verzeihen Sie bitte, könnten wir Mr. Clock sprechen? Mr. Clock? Hier wohnt niemand, der Clock heißt. Vielleicht ist das nicht sein richtiger Name. Jedenfalls interessiert er sich für Uhren. Und er wohnt hier. Oder wenigstens hat er hier mal gewohnt. Er interessiert sich für Uhren? Ach, da meint ihr wohl Mr. Hadley. Aber Mr. Hadley ist... Erzähl ihnen nichts. Lass dich nicht mit ihnen ein, Mutter. Mach die Tür zu. Sie haben nicht den geringsten Grund, hierher zu kommen und uns auszuhorchen. Aber Harry, das sind doch ganz wohlerzogene Jungen. Und sie wollen wohl zu Mr. Hadley. Hat Mr. Hadley vorhin so laut geschrien? Ja, das war er. Das war sein Todesschrei. Und jetzt verschwindet hier, weil wir Mr. Hadley begraben müssen. Habt ihr gehört? Sie haben einen umgebracht und müssen ihn jetzt begraben. Leute, sollten wir nicht vielleicht doch lieber die Polizei verständigen? Noch nicht. Wir brauchen mehr Tatsachen. Wir müssen in dieses Haus hineinkommen. Bitte? Du meinst, wir sollen da einbrechen? Nein. Wir müssen diese Leute dazu bringen, uns reinzulassen. Ich läute nochmal. So. Ich hab doch gesagt, ihr sollt abhauen. Wir wollen euch nicht belästigen. Wir sind einem rätselhaften Fall auf der Spur und brauchen Unterstützung. Bitte, hier ist unsere Karte. Die drei Detektive, 3 Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv, Justus Jonas. Zweiter Detektiv, Peter Shaw. Recherchen und Archiv, Bob Andrews. Und wozu die Fragezeichen? Ihr meint wohl, ihr wisst selbst nicht, was ihr tut. Nein, die Fragezeichen bedeuten ungeklärte Geheimnisse, ungelöste Rätsel und spezielle Fragen aller Art. Jetzt gerade befassen wir uns mit einer sehr merkwürdigen Uhr. Mit dieser hier. Was ist daran merkwürdig? Das führen wir dir vor, wenn du uns kurz an eine Steckdose lässt. Na schön. Och nee, nicht schon wieder. Hier ist eine Steckdose. So, ich schließe nur die Uhr an. Jetzt stelle ich den Wecker und aufgepasst. Meinst du nicht auch, dieser seltsame Wecker ist es wert, dass man sich damit befasst? Nein, jeder kann eine Uhr zum Schreien bringen. Passt auf, ich werde es euch zeigen. Achtet mal drauf, was die Standuhr hier macht. Den Schrei haben wir doch vorhin durchs Telefon gehört. Harry, um Himmels Willen, was... Du hast sie doch hereingelassen? Was wollen die Jungen? Sie haben eine Uhr, die schreien kann. Ein Wecker. Ich habe ihn vorher nie gesehen, aber er muss Mr. Hadley gehört haben. Nein, den habe ich auch noch nie gesehen. Aber woher haben die Jungen die Uhr? Das weiß ich auch nicht. Sie sind so eine Art Detektive und weil sie eine von Mr. Hadleys Uhren haben, dachte ich, ich könnte mal fragen, was sie wollen. Komm mal mit, ich zeig euch was, das euch bestimmt interessiert. Da, seht ihr all die Uhren? Ich will euch was verraten. Jede einzelne kann schreien. Passt auf, ich wette, sowas habt ihr noch nie gehört. Jetzt werdet ihr verstehen, warum euer Wecker für mich nichts Besonderes war. Ich bin schreiende Uhren gewöhnt. Ist der Raum hier schallisoliert? Weil, wenn nicht, rufen die Nachbarn bestimmt jetzt schon die Polizei. Selbstverständlich ist der Raum isoliert. Das ist Mr. Hadleys Experimentierraum. Abends saß er immer da vor dem Spiegel und ließ die Uhren schreien. Er zeigte mir, wie es funktionierte, ehe er... Ja, er zeigt es mir. Ist Mr. Hadley das zugestoßen? Nein, wie kommst du denn darauf? Du sagtest eben, ehe er und dann nichts mehr. Ich dachte, du wolltest vielleicht sagen, es sei ihm was passiert. Es fort, das ist alles. Wieso kümmert euch das überhaupt? Wie solltet ihr helfen können? Ich meine, hier gibt's nichts zu helfen. Macht endlich, dass ihr wegkommt. Hier geht's raus. Und kommt bloß was nicht wieder. Was soll das, Harry? Du kannst da Freunde an dir im Haus toben. Da weißt du, dass ich absolute Ruhe brauche. Wir toben nicht, Mr. Jenkins. Und überhaupt ist der Raum hier schallisoliert. Ich werde mal mit deiner Mutter ein paar Wörtchen reden müssen. Was ist denn für einer? Ist doch euer Haus, oder? Nein, es gehört Mr. Hadley. Meine Mutter ist die Haushälterin. Wir wohnen nur hier. Seit Mr. Hadley weg ist, haben wir das obere Stockwerk an Mr. Jenkins vermietet, weil wir das Geld brauchen. Jetzt geht ihr aber am besten. Ihr habt schon genug Ärger gemacht. Ja, ist wohl wirklich besser. Ist gut. Danke, dass du uns die Uhren vorgeführt hast, Harry. Na, sehr weit sind wir mit unseren Ermittlungen ja noch nicht gekommen, ne? Ich meine, schreiende Uhren kann schließlich jeder sammeln. Das ist nun dein ganzer Fall, Just? Scheint so. Fahren Sie uns bitte zurück nach Hause, Morton. Sehr wohl, die Herrschaften. Einen Augenblick noch, Morton. Warten Sie. Da kommt Harry. Bin ich froh, dass ich euch noch erwischt habe. Ich hab's mir überlegt. Ihr seid Detektive und vielleicht könnt ihr doch helfen. Mein Vater ist im Gefängnis, wegen einer Sache, mit der er nichts zu tun hatte. Steig ein, Harry, und erzähl uns mehr darüber. Also, vor 6 Monaten ist im Haus eines Geschäftsmannes eingebrochen worden. 3 sehr wertvolle Gemälde sind von dem Dieb aus ihrem Rahmen herausgeschnitten worden. Mein Vater ist Versicherungsvertreter und die Polizei hatte ermittelt, dass er erst 2 Wochen vor dem Einbruch in das Haus gekommen war, um dem Besitzer eine Lebensversicherung zu verkaufen. Deshalb hat die Polizei unsere Wohnung durchsucht und unter dem Linoleumbelag in der Küche fanden sie die gestohlenen Bilder. Mein Vater wurde verhaftet und zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Bis zum Schluss hat er erklärt, er habe keine Ahnung, wie das Diebesgut in unsere Wohnung gekommen ist. Und ich glaube ihm, mein Vater ist kein Verbrecher. Jetzt glaubt die Polizei auch noch, er sei der Mann, der in den letzten 10 Jahren in der ganzen Stadt Kunstdiebstähle begangen hat, nur weil er als Vertreter abends in so viele Häuser kommt. Ja, aber wenn dein Vater die Gemälde nicht gestohlen hat, wie kamen sie dann in die Küche unter das Linoleum? Ich weiß nicht. Mr. Hadley hatte sehr oft Besuch von allen möglichen Leuten. Vielleicht hat einer von denen die Bilder hier versteckt. Oder jemand, der meinem Vater eins auswischen wollte, könnte die Bilder so versteckt haben, dass man sie finden musste. Das kommt mir irgendwie doch alles ein wenig sonderbar vor. Wieso sonderbar? Wir befassen uns mit einer Uhr, die schreien kann. Und dann stellt sich heraus, dass sie einen Mann gehört hat, der als Hobby Uhren sammelt. Und unsere Ermittlungen wegen dieser Uhr führen uns zu der Frage, wer einen Gemäldediebstahl begangen hat. Es kommt mir sonderbar vor, dass ein Fall so zu einem anderen führt. Es sei denn, die beiden Fälle wären miteinander verknüpft. Wie sollte es denn zugehen? Keine Ahnung. Und wie willst du weiter vorgehen, Just? Ich bin nicht sicher, aber ich denke... Hallo, ihr Bürschchen. Ihr kennt mich doch noch. Ihr habt da eine Uhr, die gehört mir. Hey! So, die hätte ich. Das ist meine Uhr und wer anderer Meinung ist, der soll es erst einmal beweisen. Das dürfen Sie nicht machen. Kenneth! Ich meine, Sie sollten Just seine Mappe zurückgeben, Sir. Lassen Sie mich los, Sie Ochse, aber ein bisschen plötzlich. Er hat die Uhr verloren, ich schnapp sie mir. Was soll ich mit ihm anfangen, Just? Festhalten, bis du die Polizei gerufen hast? Nein, lass mal. Setz Mr. Jenkins ab und lass ihn laufen. Na schön. Wie ihr wollt, ihr Bengel. Ihr werdet es schon noch bereuen. Es wird euch noch gewaltig leid tun, dass ihr euch die überhaupt angesehen habt. Scheint ein echter Profi zu sein, dieser Jenkins. In einem etwas anrüchigen Metier allerdings. Was weiß er von dem Wecker? Was plant er? Ab sofort werden die 3 Fragezeichen gehörig Obacht geben müssen. So, die Sitzung ist eröffnet. Bob, gib uns deinen Bericht bitte. Also, pass auf. Heute Morgen war ich im Zeitungsarchiv, um nach Informationen zu suchen. Ja, und die habe ich auch bekommen. Das Gericht war nämlich davon überzeugt, dass er der Kunstdieb ist, der schon seit 10 Jahren in der Gegend von Hollywood und Los Angeles sein Unwesen treibt. Ja? Mit den Einbrüchen hat es doch schon angefangen, als ihr noch in San Francisco wohntet, oder Harry? Ja, wir sind erst vor ungefähr 6 Jahren nach Hollywood gezogen. Mein Vater muss also unschuldig sein. Erzähl uns mehr von dieser Einbruchsserie, Bob. Okay, warte, die Einbruchsserie. Moment, habe ich hier ein Notizbuch auf Seite 27. Ah, genau, da ist es. Also, pass auf. In den letzten 10 Jahren sind Raubzüge großen Ausmaßes nach wertvollen Gemälden verübt worden. Ja? Ziemlich regelmäßig. Einer in jedem Jahr. Also, in fast allen Fällen sind die Diebe entweder durch ein Fenster eingestiegen oder sie hatten ein Türschloss aufgebrochen, ja. Und dann haben sie die Bilder aus dem Rahmen geschnitten und sind verschwunden, ohne auch nur die geringsten Spuren zu hinterlassen. Und keines der Bilder konnte je wieder herbeigeschafft werden? Nein, kein einziges. Nur die drei, die bei Harry zu Hause gefunden wurden. Ja, und die Polizei glaubt deshalb, dass Harrys Vater bei den meisten Diebstählen die Hand im Spiel hatte. Es scheint da einige Fragen zu geben. Erstens, wer hat die Bilder gestohlen? Zweitens, wie sind sie dorthin gekommen, wo man sie gefunden hat? Drittens, weshalb ist Mr. Hadley oder besser Mr. Clock plötzlich mit unbekanntem Ziel abgereist? Viertens, woher stammt der Wecker wirklich und was hat das zu bedeuten? Denn ich bin mir sicher, dass diese Uhr etwas zu bedeuten hat. Mr. Jenkins war gestern ganz versessen darauf, sie uns wegzunehmen. Es tut mir leid, dass ich Mr. Jenkins von euch und von der Uhr erzählt habe. Aber als er weg war, fing er an, mich über euch auszuhorchen. Ich sagte ihm, dass ihr hier gewesen wart, um etwas über eine von Mr. Hadleys schreiende Uhren zu erfahren. Er riss mir eure Karte aus der Hand und lief davon. Zum Glück war Kenneth rechtzeitig da. Sag mal, Harry, hat sich Mr. Jenkins irgendwie verdächtig benommen, seit er bei euch wohnt? Er wandert oft nachts im Haus herum. Er behauptet, er könne schlecht schlafen. Einmal nachts hörte ich, wie er an die Wände klopfte, als ob er etwas suchte. Nun, wo sich in einem Hause das Küchenlinoleum als Tarnung für kostbare bemalte Leinwand hergibt, könnte immer noch andernorts ein hochwertiges Objekt sein. Was meint ihr? Ich weiß nicht, wie wir die Kunstdiebstähle aufklären sollen, wenn es der Polizei nicht gelingt. Aber wir müssen immer noch das Geheimnis dieses Weckers klären. Wir haben noch nicht herausgefunden, woher er kommt. Damit sollten wir uns jetzt mal befassen. Was nützt das meinem Vater? Er sitzt im Gefängnis und ihr beschäftigt euch mit einem alten Wecker. Irgendwo müssen wir anfangen. Wir stehen hier vor mehreren Rätseln und ich glaube, irgendwie gehen sie alle auf die Uhr zurück. Na schön. Aber wie wollt ihr herausfinden, woher der Wecker stammt, wenn er schon im Müll war? Wir haben eine Nachricht, die unten auf die Uhr geklebt war. Hier. Lieber Rex, frag Julie, frag Gerald, frag Martha und dann los. Man höre und staune. Ja, und wer sind nun diese Typen? Also die Nachricht ist ja für einen gewissen Rex bestimmt. Daraus lässt sich schließen, dass die Uhr mit dem Zettel an diesen Rex gesandt wurde. Und den müssen wir finden. Ja, aber wie? Wir müssen logisch vorgehen. Ja, logisch, logisch. Rex ist sicher ein Freund von Mr. Clock oder Mr. Hadley. Wir nennen ihn von jetzt an Clock, der Einfachheit halber. Ein Freund deshalb, weil ihn Mr. Clock beim Vornamen nennt. Harry, hast du das Adressbüchlein von Mr. Clock mitgebracht? Ich hab keins gefunden. Aber ich habe hier eine Liste seiner Bekannten, denen er mal Weihnachtskarten schickte. Na gut, auf einer solchen Liste müssten ja auch die Freunde stehen. Schauen wir zuerst mal nach einem Rex. Also, hier, ich sehe eine Julie und zwei Geralds. Und drei Marthas. Mann, aber kein Rex oder so. Ja, stimmt, kein Rex. Halt mal! Da, der Name hier, Walter King. Na und? Ja, Englisch King heißt lateinisch Rex. Vielleicht ist Rex der Spitzname für einen Mann namens King, hä? Das klingt mehr wie ein Hundename. Sehr gut kombiniert, Bob. Ja. Yeah. Wir sind zu viert, also schlage ich vor, dass wir uns in zwei Teams aufteilen. Bob, du gehst mit Harry zusammen los, weil der einen Wagen hat. Peter und ich sind das zweite Team. Wir werden den Rolls-Royce nehmen. Bob, ihr übernehmt Mr. King und Miss Julie. Sie wohnen in derselben Richtung. Peter und ich fahren die anderen Adressen ab. Und nehmt den Wecker mit. Ich nehme eine Uhr mit, die aussieht wie unser Original. So, dann wollen wir mal klingeln. Ja, was wollt ihr? Wenn ihr für die Pfadfinder sammelt, ich habe schon gespendet. Nein, Madam, bitte, wir hätten gern Mr. King gesprochen. Das geht nicht. Er liegt seit ein paar Monaten im Krankenhaus. Oh, das tut mir leid. Wird Mr. King im Freundeskreis Rex genannt, Madam? Ja, das stimmt. Ja? Warum fragst du danach? Wenn ihr euch einen Jux machen wollt... Nein, kein Jux. Wir stellen Nachforschung an, wie diese Uhr hier... Moment. Hier, diese Uhr hier betreffen. Dieses fürchterliche Ding. Meinem Mann so etwas zu schicken. Wenn er das hätte hören müssen, wäre es ihm bestimmt noch schlechter gegangen. Dieser grässliche Schrei. Also, Mr. Clock hat diese Uhr hier ihrem Mann geschickt? Ein schrecklicher Mensch, dieser Bert Clock. Schickt meinem Mann so ein Ding. Bloß weil sie vor Jahren mal zusammen beim Rundfunk gearbeitet haben. Ich habe den Wecker angeschlossen und bekam fast einen Herzschlag von dem entsetzlichen Geschrei. Ich habe die Uhr gleich in den Müll getan. Haben Sie den Zettel unten an der Uhr gelesen? Ein Zettel? An der Uhr? Ich habe keinen Zettel gesehen. Ein kurzer Brief von Bert Clock war dabei, aber den habe ich auch weggeworfen. Wissen Sie vielleicht noch, was drin stand? Ach, irgendetwas Unsinniges. Wenn mein Mann sich den Wecker aufmerksam anhören und auf ihn Acht geben würde, könnte das seinen schwachen Finanzen wieder aufhelfen. Ich weiß nicht, wieso... Oh, entschuldigt, das Telefon läutet. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Guten Tag. Na gut, tschüss. Ehemalige Kollegen, insbesondere von Bühne und Funk, pflegen einander in vorgerücktem Alter, ja eher freundschaftlich die Hände zu reichen, als Streiche zu spielen. Und Bert Clock schien zu wissen, dass Rex King nicht auf Rosen gebettet war. Sollte Mrs. King etwa seinen Absichten unbegründetes Misstrauen entgegenbringen? Du liebe Güte, da ist nun tatsächlich jemand gekommen wegen der Nachricht. Ich dachte, es sei nur einer von Bert Clocks Scherzen. Er war ein großer Spaßmacher im Studio. Im Funkstudio, meine ich, als wir alle zusammen die Hörspielserie machten. Dann habe ich ihn aus den Augen verloren, bis der Brief kam, in dem stand, ich sollte die Nachricht weitergeben, wenn jemand kommen und danach fragen würde. Besonders, wenn dabei eine Uhr erwähnt würde. Hier ist der Brief. Auch wenn es nur ein Jux von Bert war. Wir waren einmal gute Freunde und da mache ich gerne einen Spaß mit. Aber ihr Jungs seid doch noch zu jung, um Bert vom Radio her zu kennen. Ja, das stimmt, Madam. Wir kennen ihn überhaupt nicht, aber wir wollen herausfinden, was er damit im Sinn hatte. Vielen Dank für die Nachricht. Gern geschehen. Und wenn ihr Bert trefft, grüßt ihn schön von mir. Ach, was konnte dieser Mann fabelhaft schreien. Die Leute gingen nicht schlafen, nur damit sie ihn in unserer Sendung noch hören konnten. Sie hieß Schrei um Mitternacht und war herrlich gruselig. Rex King schrieb die Texte. Er war großartig in Knobeleien und Denksport und Rätseln und solchen Sachen. Ja, gut, dann wollen wir mal. Puh, ich glaubte schon, sie würde überhaupt nicht mehr aufhören. Aber diese Nachricht hätten wir. Komm, wir sehen sie uns mal an. Da steht, zwischen Rhein und Flughafen. Eitle Vögel können so gut wie übermütige Akrobaten, soll das heißen. Im Namen des alten Jägers verwischt die Blutspur. Nicht Moll? Bis aufs i-Tüpfelchen. Wann? Dann. Warum? Darum. Also was? Such es im Wald, wenn die Nacht zum Tage wird. Eine Festung. Schnell sag's laut. Ach du Schande. Was soll denn das bloß bedeuten? Hoffentlich ist das hier die richtige Martha. Das werden wir jetzt sehen. Guten Tag, Miss. Sie kennen doch sicher einen Mann namens Bert Clock, oder? Ja, aber natürlich kannte ich Bert Clock. Kommt rein. Vielen Dank. Danke. Setzt euch. Sonderbar, dass Sie mit dieser Frage zu mir kommen. Oder nein, nicht mal so sonderbar. Er musste damit gerechnet haben, dass jemand herkommen würde, sonst hätte er mir den Umschlag für euch nicht geschickt. Mr. Clock schickt Ihnen also einen Umschlag? Wann war das bitte? Warte mal, etwa vor 14 Tagen. In seinem Brief stand, wenn jemand nach einer Nachricht von mir fragt, so gib ihm diesen Umschlag und wünsche ihm von mir alles Gute. Soll er seinen Spaß daran haben? Was hat Bert Clock da wieder bloß vor? Das können wir leider auch nicht sagen. Wir wissen nur, dass er vor ein paar Monaten verschwunden ist. Seltsam. Nun, Bert Clock war immer schon ein sonderbarer kleiner Kerl. Man wusste nie, was in ihm vorging. Er kannte alle möglichen komischen Leute, Jockeys und Glücksspieler und solche Typen. Vielen Dank für den Brief. Komm, Peter, wir müssen gehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. den Brief auf. Und? Nur Zahlen. 3,27, 4,36, 5,19, 48, 12, 7, 11 und so weiter. Nun sag mal, soll das vielleicht einen Sinn haben? Das ist offenbar eine Art Code. Jetzt müssen wir nur noch Gerald ausfindig machen. Auf der Weihnachtskarte gibt es zwei Geralds und hier am nächsten wohnt Gerald Kramer. Den wollen wir uns als erstes vornehmen. Ja? Was ist denn los? Entschuldigen Sie, Sie kennen doch sicher Mr. Bert Clock. Bert Clock? Ich? Wer behauptet, ich kenne Bert Clock? Das ist eine Lüge. Und nun verschwindet aber ganz schnell. Augenblick mal, mein lieber Gerald. Warum erkundigt ihr euch nach jemandem, der als Bert Clock bekannt ist? Wir sind einer Serie von Nachrichten auf der Spur, die Mr. Clock bei einigen Freunden hinterlassen hat. Ein Teil sollte bei einem Freund namens Gerald zu finden sein. Und da dachten wir, es könnte sich vielleicht um Gerald Kramer handeln. Sehr interessant. Bitte tretet ein. Ich glaube, ich kann euch helfen. Mein Freund hier, das ist Gerald Kramer. Ich weiß nicht, was das alles soll, Carlos. Mir gefällt die Sache nicht. Überlass mir das. Wir sind nämlich wegen Bert Clocks Verschwinden sehr besorgt und die Nachricht, die ihr gesandte, macht uns Kopfzerbrechen. Wisst ihr, wo er ist? Nein, Sir. Wir sind vorerst nur seinen Botschaften auf der Spur. Angefangen hat es mit einem Wecker, den Mr. Clock jemand... Wecker? Habt ihr ihn da in der Aktentasche? Hier, bitte. Zum Beweis. Anscheinend ein ganz gewöhnlicher Wecker. Und die Botschaft? Was war damit? Naja, sie war nicht sehr klar. Sie forderte dazu auf, Martha zu fragen und Gerald zu fragen. Wir fanden Martha, die einen Brief von Mr. Clock erhalten hatte. Und als nächstes sind wir hierher gekommen. Hat Mr. Kramer dann eine Nachricht für uns? Ja, er hat tatsächlich eine. Aber es heißt darin, dass Gerald sich vor der Übergabe die andere Botschaft zeigen lassen muss. Nun, hier. Nichts als Zahlen. Offenbar ist es ein Code. Wie lautet der Klartext? Ich weiß es nicht. Nun werde ich wohl die Angelegenheit in die Hand nehmen. Diese Uhr war ja auch gar nicht für euch bestimmt. Gebt mir nun das übrige Material und ich werde mich weiter darum kümmern. Sonst haben wir nichts mehr. Wir hätten gern die Uhr und das Blatt zurück. Es ist unser Fall. Los, schnapp sie dir. Wir müssen... Hey! Wir brauchen das andere Zeug auch. Na, warte, Bürschchen. Weg von hier, Peter. Hey, auf! Der Wecker. Du hast den Wecker vergessen. Das war doch nicht der richtige. Morten, fahren Sie uns rasch von hier weg. Sehr wohl, die Herrschaften. Hier, das ist das Wichtigste. Die Botschaft von Mr. Clock. Ich hab's wieder... Sinoyus, die Botschaft ist zerrissen. Oh, verflixt. Dieser Carlos muss die andere Hälfte noch haben. Wohin jetzt, die Herrschaften? Gerald Kramer war offenbar der falsche Gerald. Wir werden es mal bei Gerald Watson versuchen. Sehr wohl. Hör mal, Chef. Der kleine Kerl, dieser Gerald Kramer, hatte keine Botschaft von Mr. Clock. Und trotzdem waren beide brennend an der Sache interessiert, als sie von den Nachrichten hörten. Wie erklärst du dir das? Ich weiß nicht recht. Vielleicht wissen sie etwas über Mr. Clock, wovon wir keine Ahnung haben. Vielleicht verraten uns das die Texte, wenn wir sie entschlüsselt haben. Wenn die so ähnlich sind wie die hier, sind bis dahin alte Männer mit langen weißen Bärten. Wir müssen eben unser Bestes tun. Morten, sind wir schon da? Es scheint so. Rechnen die Herrschaften auch hier mit einer gefährlichen Situation? Nein, Morten, diesmal nicht. Mr. Gerald Watson? Ja, was möchtet ihr denn? Doch nicht mein Autogramm? Seit Jahren hat mich niemand mehr um ein Autogramm gebeten. Aber als ich den Detektiv in Schrei um Mitternacht spielte, da wollten sie alle eines. Ihr habt die Sendung wohl nie gehört, oder? Nein, Sir. Wir sind wegen einer Nachricht hier, die ihn Mr. Clock schickte. Ah, dieser Brief. Aber ja, natürlich. Er kam aus heiterem Himmel. Seit Jahren habe ich von Bert Clock nichts gehört. Außer seinen Weihnachtskarten. Kommt nur mit herein. Und diese Botschaft, die werden wir gleich haben. Hier, bitte sehr. Ich habe den Brief aufgemacht. Es hat mir keine Ruhe gelassen, aber verstanden habe ich kein Wort davon. Frag nur nach dem Ort. 1 und 1000 mit 2 Zeichen. Einer gegen 4, Kopf und Fuß Verlier. 9 Kopf, was gilt's? Ri-ra-rumpel-stiel's. So bunt sind die Bäume im Herbst. Laura bunt. Nimmt der Wind den 2 letzten das Laub, was bleibt? Schwur im Spiegel, Ebbe und Flut, zwischen Tag und Nacht. Ist das nicht blanker Unsinn? Ich habe versucht, es herauszubekommen, doch ich schaffe es nicht. Nun ja, aber wenn ihr euch für Bert Klock interessiert, macht es euch vielleicht Spaß, ein paar von den alten Funksendungen anzuhören. Seht ihr die Bandkassetten hier? Sie enthalten jedes Hörspiel, das ich mit Bert Klock jemals gemacht habe. Wir würden uns sie gern anhören, aber wir haben leider keine Zeit mehr. Das verstehe ich. Dann vielleicht ein anderes Mal. Ganz bestimmt. Und vielen Dank für den Brief. Auf Wiedersehen, Mr. Watson. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und Just, was jetzt? Wir fahren zurück in die Zentrale. Mal sehen, was Harry und Bob rausgefunden haben. Bleiben die nur. Ja, hier sind wir schon, Kollegen. Und das hat aber lange gedauert. Habt ihr die Botschaft? Ja, aber so ganz verstehen können wir sie nicht. Wo habt ihr denn den Wecker? Sie ist gestohlen worden. Was? Als der Wagen vor dem Polizeirevier stand. Was habt ihr denn auf dem Polizeirevier getan? Wir wurden verfolgt und mussten mit einem Polizisten mitkommen, der dachte, wir hätten ein Autorennen veranstaltet. Hauptkommissar Reynolds ließ uns dann gehen. Ja, so ein Pech, ey. Ja, wir haben auch ein bisschen Pech gehabt. Aber wir wissen wenigstens, dass sich noch andere Leute für den Wecker und die Botschaften interessieren. Den Wecker hat wahrscheinlich der Bursche, der ich verfolgt hat, gestohlen. Ja, er trug eine Sonnenbrille und trotzdem kam er mir irgendwie bekannt vor. Nur, wer sollte über die Uhr und die Botschaften noch Bescheid wissen? Ganz Rocky Beach oder was? Wir wissen zum Beispiel, dass Mr. Jenkins von dem Wecker weiß. Und dann wären da noch Carlos und Gerald Kramer. Wir haben ihnen ja fast alles auf die Nase gebunden, ehe wir merken, dass es der falsche Gerald war. Viel zu viele für meinen Geschmack. Kümmern wir uns doch mal um das Entschlüsseln der Rätseltexte. Das Ganze wirkt wie die Definition von Lösungswörtern in scherzhaften Kreuzworträtseln. Ich könnte mir vorstellen, dass jede Zeile ein Wort bedeutet. Und dann bekommen wir eine Mitteilung aus 7 Wörtern. Aber wie heißen die? Was liegt zwischen dem Rhein und dem Flughafen? Was für ein Flughafen überhaupt? Die Geografie von Mitteleuropa ist mir nicht so vertraut. Dem Flughafen könnte Düsseldorf gemeint sein. Oder Frankfurt. Das liegt ja doch auch in der Nähe. Nehmen wir uns mal die zweite Zeile vor. Hier. Eitle Vögel können so gut wie übermütige Akrobaten. Vögel? Akrobaten? Ein Hahn ist eitel, wenn er vor seinen Händen daher stolziert. Ich kann auch vor euch her stolzieren und muss dazu noch kein Akrobat sein. Der Pfau gilt doch eher als eitel. Mensch, das ist Ratschlagen. Pfauen und Akrobaten, ja. Ich könnte mir vorstellen, Mr. Klock meinte hier sowas wie Ratschlag, guter Rat. Ratschlag, genau. Aber was will er uns raten? Frankfurt, Ratschlag. Er meint, fliegt nach Frankfurt. Das rate ich dir. Könnte sein. Okay, die dritte Zeile heißt... Im Namen des alten Jägers verwischt die Blutspur. Was für ein Jäger? Ein Mörder, der gedeckt werden soll? Sicher macht Mr. Klock bloß Spaß. Er umschreibt eben das Lösungswort sehr farbig. Aber wie heißt es? Spur oder jagen oder ein Versuchen? Frankfurt, Ratschlag, suchen. Bis hier ist es ja noch reichlich unklar. Finde ich auch, Justus, aber... Essenszeit. Ich glaube, für heute müssen wir Schluss machen. Harry, kannst du morgen nochmal herkommen? Das glaube ich kaum. Ich soll meiner Mutter im Haus helfen. Und außerdem scheint mir, dass es überhaupt nicht vorangeht. Na gut, wir melden uns dann bei dir. Und wir drei werden inzwischen... Telefon! Justus, Jonas, Telefon! Justus Jonas von den 3 Detektiven? Hallo, hier ist Gerald Watson. Ihr wart heute Nachmittag bei mir zu Hause wegen einer Nachricht von Bert Klock. Ja, ist etwas geschehen? Es ist noch jemand gekommen wegen der Nachricht. Ein großer, dunkelhaariger Südländer mit einem kleineren Freund. Sie sagten, Bert Klock schicke sie. Ja, aber sie konnten ihnen die Nachricht ja nicht geben. Sie hatten sie ja schon uns gegeben. Stimmt. aber sie fragten, wem ich sie gegeben habe. Und da zeigte ich ihnen eure Karte. Sie schrieben sich eure Namen auf. Ich frage mich jetzt, ob das richtig war. Ja, das ist nun mal passiert. Vielen Dank, dass Sie uns Bescheid gegeben haben, Mr. Watson. Carlos und Gerald Kramer kennen also unseren Namen. Ich möchte bloß wissen, auf was sie uns da eingelassen haben. Da bin ich. Wurde aber auch Zeit. Ja, sorry, aber es hat in der Bücherei etwas länger gedauert. So, habt ihr was von Harry gehört? Nur am Telefon. Mr. Jenkins hat ihn sich vorgeknöpft und gefragt, was er gestern bei uns getrieben habe. Harry sagte ihm, wir hätten ein paar Zettel mit verrücktem Zeug, mit dem nichts anzufangen sei. Und er erzählt ihm auch, dass jemand den Wecker gestohlen hat. Mr. Jenkins weiß etwas, was wir nicht wissen. Ja, aber was? Wenn wir jemals diese Texte entziffern sollten, finden wir das vielleicht auch noch heraus. Gut möglich. Ich glaube, ich habe zwei gute Hinweise gefunden. Ja? Und ich glaube, die stimmen. Erzähl. Also, ich schlug die Flughäfen in Europa nach. Ja? Aha. Und der Flugplatz von Frankfurt heißt auch Rhein-Main-Flughafen. Ach so. Ja, und wenn zwischen Rhein und Flughafen ein Lösungswort ergeben soll, ja, dann heißt das Main. Sehr gut. Ja. Ratschlagen oder Ratschlag hatten wir schon gestern rausgefunden. Und wie lautet das nächste? Dann habe ich unter Jäger nachgelesen. Ja, habe ich so ein paar Bücher über Wildschweine und so gefunden. Aber dann bin ich auf etwas gestoßen, ja. Es gab einen gewaltigen, sagenhaften Jäger namens Nimrod. Und dann kam ich darauf, dass Verwischen auch so viel wie Wegstreichen heißen könnte, ja? Und eine Blutspur ist rot, also fällt von Nimrod der zweite Teil weg und übrig bleibt Nim. Mein Ratschlag Nim, das fängt wirklich an wie eine vernünftige Botschaft. Und was ist das vierte Wort? Nicht Moll bis aufs i-Töpfchen. Nicht Moll. Müll etwa? Nein, das wäre zu abwegig. Nicht Moll? Ja, dann eben Dur. Aber wieso i-Tüpfelchen? Ja, dir! Ja, klar! Mein Ratschlag nimmt dir Zeit. Hier, die nächste Umschreibung. Wann, dann, warum, darum, also was? Das, natürlich. Mein Ratschlag nimmt dir das. Sehr gut. Und das nächste? Such es im Wald, wenn die Nacht zum Tage wird. Ja, nun sollen wir auch noch einen nächtlichen Waldspaziergang machen. Das möchte ich bezweifeln. Wann wird denn die Nacht zum Tag? Wenn es brennt. Ja, oder wenn es blitzt. Bob, du bist gut. Das ist sicher ein Gewitter. Da gibt es doch noch diesen Spruch. Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen. Also suchen wir eine Buche. Ein Buch. So, nur noch das Letzte. Eine Festung, schnell sag's laut. Ich wollte auch Festung im Lexikon nachschlagen, aber die Zeit hat nicht mehr gereicht. Festung, sagt man nicht auch vor? Also geschrieben F-O-R-T, aber gesprochen ohne T. Ausgezeichnet! Mein Ratschlag, nimm dir das Buch vor. Mann, wir haben es! Aber was für ein Buch sollen wir uns vornehmen? Naja, es gibt ja noch zwei andere Botschaften zu knacken. Und wenn Justus, Bob, Peter, essen! Tja, dann müssen wir es wohl erstmal lassen. Aber morgen machen wir gleich weiter. Oh ja, zwischen den Seiten eines Buches lässt sich so manches verstecken. Je dünner und unauffälliger, umso besser. Ein Umschlag mit Geld? Von außen sofort zu sehen. Wären einzelne Banknoten besser? Noch geeignet ein Stück allerfeinster japanischer Seide. Aber wäre selbst Seide genügend fein gesponnen? Das Essen war wirklich fantastisch, Mrs. Jonas. Aber bitte entschuldigen Sie mich jetzt, ich muss heim ins Bett. Ah, für mich wird's auch Zeit. Gute Nacht, Mr. und Mrs. Jonas. Bis morgen, Kollegen. Ich muss die ganze Zeit über dieses Rätsel nachdenken, Tante. Ich hab's draußen im Hof in unserer Werkstatt. Ich möchte es mir vor dem Einschlafen nochmal ansehen. Ihr mit eurem Knobelclub. Ich hoffe nur, du schnappst nicht mal über mit all deinen Rätseln im Kopf. Keine Angst, das werde ich schon nicht. So, ist er. Ah, hier. Frag nur nach dem Ort. 1000 mit 2 Zeichen. Einer gegen 4, Kopf- und Fußverlierer. 9, Kopf, was gilt's? Rira Rumpelstilz. So bunzen die Bäume im Herbst. Laura bunt. Nimmt der Wind den 2 Letzten das Laub? Was bleibt? Schwur im Spiegel, Ebbe und Flut, zwischen Tag und Nacht. Was hat das nur zu bedeuten? Frag nur nach dem Ort, nach dem Ort. Na, wo? Natürlich, wo? Weiter. 1000 mit 2 Zeichen. 2 Zeichen, Zeichen. Na klar, römische Ziffern. Hier ein Zeichen für 1 und für 1000. I und M, also M. Einer gegen 4. Das ist einfach. Der Daumen an der Hand. Kopf und Fuß weg, dann bleibt Aum. Und der neue Kopf? Ja, klar, das muss ein R sein. R wie Rumpelstilz. Dann habe ich also jetzt wo im Raume. So bunt sind die Bäume im Herbst. Laura bunt. Nimmt der Wind den 2 Letzten das Laub? Was bleibt? Blödes Zeug. Moment. Die 2 Letzten. Das sind sicher Wörter. Was bleibt? Das Laub wird weggenommen. Aha. Ach ja. Die Wörter sind Laura und Bunt aus der ersten Zeile. Minus L-A-U-B. Und was bleibt? Ja, R-A und U-N-T. Round. Jetzt hätten wir also schon wo im Raum raunt. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Schwur im Spiegel. Schwur, das ist ein Eid. E-I-D. Und im Spiegel kehrt sich alles um, also die. Und jetzt das Letzte. Ebbe und Flut zwischen Tag und Nacht. Aber wieso ist Tag nicht normal geschrieben, sondern klein und dafür das G groß? Das G ist vielleicht ein Hinweis. Und das N im Wort Nacht ist auch etwas vom Rest getrennt. Zwischen G und N. Na, Ebbe und Flut sind jedenfalls die Gezeiten. In Gezeiten ist auch ein G. Aha, das G E und E N. Und dazwischen steht Zeit. Die Lösung ist also, wo im Raume raunt die Zeit. Aber die Zeit raunt ja nicht. Sie verstreicht ohne Laut. Oder markiert durch das Ticken einer Uhr. Das ist es! Die Uhren Mr. Clocks Bibliothek sind alle elektrisch. Sie summen, sie raunen. Dort in diesem Raum raunt die Zeit. Aber um welches Buch geht's in der Nachricht? Nimm dir das Buch vor. Na, und die Zahlenreihe muss ja auch noch entschlüsselt werden. Justus Jonas von den 3 Detektiven? Just, ich sitz ganz schlimm in der Tinte. Ich brauch Hilfe. Was ist passiert, Bob? Mr. Jenkins und ein großer Kerl namens Carlos und einer, den sie Gero nennen, halten mich fest. Und sie haben auch Harry erwischt. Sie haben uns aufgelauert, als wir vom Schrottplatz kamen. Ich musste schon zu Hause anrufen und meinen Eltern sagen, dass ich heute bei dir übernachte. Und Mr. Jenkins verlangt, dass du die Botschaften mitbringst und absolut dicht hältst. Sonst würde er uns... Naja, sonst müssten wir es büßen. Aber er hat versprochen, wenn du es richtig machst, dann wird er uns alle laufen lassen, sobald sie das Zeug bekommen haben. Aber vielleicht solltest du lieber die Polizei... Das war dein Freund. Wenn du ihn halt wiedersehen willst, mit allen 10 Fingern und beiden Ohren und so, dann tust du, was ich sage. Du nimmst die Botschaften und stellst dich pünktlich in einer halben Stunde draußen vor eurem Schrottplatz auf. Ich schicke ein Auto vorbei, das dich mitnimmt. Und erzähl bloß niemandem was, kapiert? Dann geschieht euch nämlich gar nichts. Also schön, Mr. Jenkins. Ich werde Ihren Anweisungen exakt Folge leisten. Das will ich auch hoffen. Es ist wohl besser, ich hinterlasse eine Nachricht. So, sucht mich im Raum mit den Uhren. Sicher ist sicher. So. ist doch was. Hallo? Mr. Jenkins? Junger Mann, haben wir auch etwas Wichtiges vor? Ich denke nicht. Du hast also schon gemerkt, wer ich bin. Dann weißt du auch, dass mit mir nicht zu spaßen ist. Wenn ich dich loslasse, können wir uns dann in Ruhe kurz unterhalten? Mhm. Man sieht, es überrascht dich, mir an einem solchen Ort zu begegnen. Aber du solltest doch wissen, dass Eugene nicht weit sein kann, wenn gestohlene Gemälde im Wert von einer halben Million Dollar auf dem Spiel stehen. Gestohlene Gemälde? Also danach suchen wir alle? Das wusstest du nicht? 5 herrliche Ölbilder, zusammen eine halbe Million wert, vor mehr als 2 Jahren gestohlen. Darüber wusstest du doch sicher Bescheid. Wozu hättet ihr euch sonst so anstrengen sollen? Wir haben uns anfangs mit einem Wecker befasst, der schreien kann. Der führte uns auf andere Spuren. Ah, dieser Wecker. Der hat mir schon Kopfzerbrechen gemacht. Ich habe ihn ganz auseinandergenommen. Also haben Sie ihn uns gestohlen? Gewiss, das war ich. Ich holte mir die Uhr und habe sie in ihre Bestandteile zerlegt. Aber gefunden habe ich nichts. Deshalb muss ich wissen, was hinter diesen Botschaften steckt, die ihr aufgespürt habt. Warum sollte ich Ihnen das erzählen? Ich habe dir für dein Entgegenkommen auch etwas zu bieten. Hilf du mir, dann helfe ich dir. Mir helfen? Wie denn? Da wäre dieser Harry. Sein Vater ist im Gefängnis. Ich werde euch den Beweis dafür liefern, dass er unschuldig ist. Ich werde die Bilder an mich nehmen und ihr werdet einen Unschuldigen aus der Haft befreien können. Das wirst du doch nicht ablehnen. Schön. Wenn Sie das tun, will ich Ihnen helfen. Aber Sie müssen noch etwas anderes tun. Und das wäre? Ein Mr. Jenkins hat meinen Freund Bob und Harry Smith entführt. Diese Idioten! Ich wollte mit den Bildern verschwinden, ehe sie überhaupt etwas unternehmen könnten. Sie wussten also über ihre Pläne Bescheid? Sicher wusste ich Bescheid. Ich habe da so meine Methoden. Heute haben sie allerdings ihre Pläne geändert, wie es scheint. Hör zu, mein Junge. Ich werde dir helfen, deine Freunde zu befreien. Dann werden wir diese Bilder aufspüren. Und morgen um diese Zeit werde ich einige tausend Meilen weit weg von hier sein. Tu, was man von dir verlangt hat. Und das Weitere überlass nur mir. Je weniger du weißt, umso besser für dich. Und vergiss nicht, dass wir beide jetzt zusammenarbeiten. Lass dir nicht anmerken, und wenn sie irgendwie Verdacht schöpfen, überlass ich es deinem Scharfsinn, sie abzulenken. Ich gehe jetzt. Ach ja, ich gehe ja schon. Ist was dazwischen gekommen? Ihr seid ein bisschen spät dran. Jemand war hinter uns her. Wir mussten uns die Zeit nehmen, ihn abzuhängen. Vielleicht der Kerl, der gestern den komischen Wecker geklaut hat. Na egal, wir sind ihn losgeworden. Gut. Ich glaube bestimmt, unser Freund hier ist zu schlau, um uns hereinlegen zu wollen. So, mein Junge, und jetzt her mit den Botschaften. Und versuch nicht, mich reinzulegen, sonst mache ich dich mit dieser Lötlampe hier bekannt. Das ist nicht nötig, Mr. Jenkins. Die erste Botschaft lautet: Mein Ratschlag, nimm dir das Buch vor. Und was für ein Buch soll das sein? Das weiß ich nicht. Na und? Steht es nicht in der zweiten Botschaft? Das ist diese hier. Aha. Sie können sie selbst lesen. Wo im Raume raunt die Zeit. Was heißt das nun wieder? Das muss Mr. Clocks Bibliothek sein, wo all die elektrischen Uhren summen. Ja, da muss es sein, aber ich habe diesen Raum schon von oben bis unten durchsucht. Aber kein Geheimfach oder etwas Ähnliches gefunden. Hände hoch, aber schnell. Und keine falsche Bewegung. Die Bullen! Keiner rührt sich. Nehmt die Hände hoch. Wir haben euch in der Zange. Sie auch. Hey, Sie! Was machen Sie denn da? Was brennt da? Er hat die Blätter verbrannt. Er hat sie einfach an die Lötlampe gehalten und verbrannt. Hehe, jetzt wollen wir mal sehen, wie er weiter Rätsel löst. Die beiden Texte habe ich noch im Kopf, aber wenn das Blatt mit den vielen Zahlen weg ist, dann weiß ich nicht, wie wir es je rauskriegen sollen, was Mr. Clock uns mitteilen wollte. Dann müsst ihr eben fleißig raten. Carlos, Gerald, ihr Idioten! Zu behaupten, ihr hättet die hinter euch abgehängt. Der Dicke hat uns doch verpfiffen. Und ihr führt uns die Polizei bis vor die Haustür. Nein, ich war's nicht. Gut gemacht, Leute. Ich denke, wir sind Herr der Lage. Mr. Eugene! Ja, mein Junge. Aber... Ich bin es. Aber wir hatten sie doch im dichten Verkehr abgehängt. Dafür hatte ich rechtzeitig vorgesorgt. Als ich vorhin mit dir redete, steckte ich dir einen Beilsender ein. Ich folgte einfach dem Signal. Leute, macht die drei an dem Träger fest. Warten Sie einen Augenblick, Eugenie. Warum tun wir uns nicht eigentlich alle zusammen? Was Sie wissen, weiß ich alles auch. Und außerdem sehen Sie doch, dass ich bereits mit der Polizei zusammenarbeite. Auf, Leute, binde die Jungen los. Wir müssen uns Bert Klocks Bibliothek vornehmen. Namen, Junge? Du hattest bestimmt geglaubt, wir würden uns nie wiedersehen. Ja, wirklich, ich hatte keine Hoffnung mehr. Ich hätte nie gedacht, dass Sie mit der Polizei zusammenarbeiten. Mit der Polizei? Ich besorgte mir 2 Polizeiuniformen bei einem Kostümverleih. Und voilà, da hatte ich 2 Gesetzeshüter zur Verfügung. Lass dich nie vom Augenschein täuschen. Harry, wir arbeiten jetzt mit Mr. Eugenie zusammen. Er will beweisen, dass sein Vater unschuldig ist. Das will er tun? Mann, das ist ja großartig. Es ist sehr einfach, mein Junge. Ich werde euch die Zusammenhänge erklären. Mr. Bert Klock, der ehemalige Schauspieler, war der Kopf einer Diebesbande, die seit Jahren hier in der Gegend arbeitet. Sie war auf wertvolle Gemälde spezialisiert, die bei reichen Filmleuten nicht sicher genug verwahrt waren. Die Bilder verkaufte er an reiche Sammler in Südamerika. Carlos war sein Kontaktmann in Südamerika. Vor 2 Jahren hatten sie einige Bilder gestohlen, die Mr. Klock nicht wieder los wurde. Deshalb versteckte er sie und sagte seinen Leuten, er wollte sie später zu einem günstigeren Zeitpunkt verkaufen. Aber dann unternahm er doch nichts mehr und Giro und Carlos entschlossen sich, auf eigene Faust zu handeln. Sie stahlen noch 3 weitere Bilder und verlangten, dass er sie zusammen mit den 5 aus dem Versteck verkaufen sollte. Doch der Verdacht der Polizei fiel auf einen Mann, der zufällig in Mr. Clocks auswohnte. Auf deinen Vater, Harry. Aus Furcht, sie könnten zu viel herausfinden, versteckte Mr. Clock die 3 neu hinzugekommenen Gemälde so, dass die Polizei sie entdecken musste und die Indizien deinen Vater belasteten. Er hat es einfach auf meinen Vater abgeschoben. Und Mutter und ich hatten ihn immer so nett gefunden. Ja, er wälzte den Verdacht auf deinen Vater ab. Und kurz danach verschwand er. Er wagte es nicht, die noch vermissten Bilder aus ihrem Versteck zu holen. Ich nahm Kontakt mit ihm auf und schlug ihm vor, das Geschäft mit den Bildern für ihn zu erledigen. Aber er wollte von meinem Vorschlag nichts wissen. Er war sehr krank. Er lag im Sterben und das Gewissen schlug ihn wegen deines Vaters, Harry. Er schickte noch den seltsamen Wecker und diese Botschaften an eine Reihe von Freunden aus alter Zeit und kurz danach starb er. Aber warum schickt er den Leuten die Botschaften und den Wecker? Wäre es nicht einfacher gewesen, der Polizei zu schreiben? Bert Klock tat es halt auf seine Weise und er hatte wohl seinen Grund dazu. Vielleicht kommen wir dahinter, wenn wir diese sonderbare Botschaften ganz entschlüsselt haben. Aber Mr. Jenkins hat die beiden ersten ganz verbrannt und von der dritten die Hälfte. Aber du hast sie doch im Gedächtnis. Die ersten beiden weiß ich noch. Aber die dritte bestand aus lauter Zahlen. Die konnte ich ja nicht behalten. Die erste Botschaft hieß, mein Ratschlag, nimm dir das Buch vor. Und die zweite, wo im Raum raunt die Zeit. Der Raum, in dem die Zeit raunt. Das kann nur der Raum mit den vielen Uhren sein. Nun, wenn wir erst dort sind, können wir den Wortlaut weiter untersuchen. Aus dem Rahmen geschnittene Ölbilder werden also gesucht. Nun, Leinwand lässt sich zwischen Papier legen. Aber handelt es sich um Gemälde im Miniaturformat? Oder um ein Buch im Superformat? Vergesst jedoch die dritte Botschaft nicht. Meine Mutter! Das kam aus dem Keller! Los, schnell! Dem Himmel sei Dank, dass du da bist, Harry. Oh, du hast dir die Polizei mitgebracht. Das ist gut. Sollen sie diesen Jenkins und seine Freunde gleich festnehmen? Sie sind bereits bestens aufgehoben, Madame. Mutter, das ist Mr. Eugenie. Er sagt, er kann beweisen, dass Ted unschuldig ist. Wirklich? Das wäre wunderbar. Zu diesem Zweck müssen Sie uns in Mr. Clocks oder, wie Sie ihn nennen, Mr. Adleys Bibliothek einlassen. Ja, selbstverständlich. Tun Sie nur alles. Ach, reisen Sie das Haus an, wenn es Ralph für einen Freispruch nützt. Die Junge und ich bleiben in der Küche und essen ein bisschen. Fangen Sie nur an, Mr. Eugene. Ich danke Ihnen. Und nun führ uns in die Bibliothek, mein Junge. Hunderte von Büchern, 3 Gemälde, vermutlich wertlos, ein großer Spiegel, eine Menge Uhren, ein paar holzgetäfelte Wandflächen, hinter denen ein Geheimfach verborgen sein könnte. Die erste Nachricht forderte uns auf, uns ein Buch vorzunehmen. Die zweite führt uns in diesen Raum, wo die Zeit summt. Und die dritte? Lass sie mich noch einmal sehen, mein Junge. Offensichtlich Hinweise auf Wörter auf bestimmten Seiten eines Buches, aber ohne das betreffende Buch völlig nutzlos für uns. Na, was meinst du, welches Buch könnte es sein? Ich habe keine Ahnung, Sir. Vielleicht ist es ja die Bibel. Manche nennen sie das Buch der Bücher. Auf jeden Fall müsste es ein Buch hier im Zimmer sein. Hier gibt es viel zu viele Bücher, um sie einzeln durchzusehen. Aber den Text der Mitteilung müssen wir haben. Mr. Eugene. Ja, was ist? Ich hatte die ganze Zeit bei Nimm dir das Buch vor an die Bibel gedacht. Und sehen Sie hier. Die Uhr schrie um Mitternacht von Albert Clock. Er hat es so hingestellt, dass es sofort ins Auge fällt. Ich denke, er hat es wohl sehr gemocht und deshalb so platziert. Dies ist seine Bibel. Und wahrscheinlich auch das Buch, das wir suchen. Gute Idee. Wo ist die Liste mit den Zahlen? Lass sehen. Seite 3. Wort Nummer 27. Ich schlage nach und du schreibst dann immer die Wörter auf. Das Wort heißt Stelle. Also weiter. Das ist alles. Den Rest der Mitteilung haben wir nicht mehr. Lies mal, was sie ergeben hat. Stelle dich 1 Minute vor Mitternacht in die Mitte des Raums. 2 Polizisten und 2 Reporter müssen dabei sein. Fasst euch an den Händen, steht im Kreis und bleibt 1 Minute lang ganz still. Genau um Mitternacht, na, und hier endet der Text. Diable, gerade wo es richtig losgeht, ist Schluss. Genau um Mitternacht. Ja, was dann? Was soll da geschehen? Das ist nicht herauszubekommen. Dieser Bert Clock war ein kluger Kopf. Was er sich da ausgedacht hat, können wir niemals erraten. Wir müssen schon alles im Zimmer auseinandernehmen. Entweder sind hier drin die Bilder versteckt, oder es liegt irgendwo der Schlüssel zu einem Tresor. Wenn wir wüssten, wonach wir suchen sollen, wäre es einfacher. Wir müssen sehen, wie wir es schaffen. Mr. Eugene, könnten die Gemälde nicht hier die Bilder an der Wand sein? Ich meine, vielleicht wurden die Bilder, um die es geht, mit einem neuen Motiv übermalt. Ich werde es überprüfen. Nein, es ist wirklich nur ein wertloses Bild. Wir werden jetzt einfach alle anderen Bücher durchblättern. Warten Sie, mir ist noch etwas eingefallen. Noch etwas? Dein Gehirn läuft ja auf Hochtouren. Was ist es diesmal? Ich glaube, ich weiß, wie wir aus dem Buch den Rest der Nachricht bekommen, Sir. Hä? Lass hören, Justus. Wenn jemand aus einem Buch Wörter für eine Nachricht zusammenstellt, dann kennzeichnet er auf die betroffenen Stellen. Wenn die verwendeten Wörter im Buch von Mr. Clock unterstrichen sind, können wir die übrigen im Text finden, indem wir das Buch systematisch durchblättern und nach Wörtern suchen, die ein Zeichen haben. Bemerkenswert. Wir wollen das mal ausprobieren. Du hast recht, Junge. Unter jedem Wort, das er für eine Mitteilung verwendet hat, ist ein kleiner Bleistiftpunkt. Hier, schau du selbst den Rest nach. Ausgezeichnet! Da, sieh mal. muss die, die ich dir zu schreien Uhr beginnen, pünktlich der Wecker Versteck muss und auf eingestellt sein Hallen sandte, lass den Schrei so lange, bis darbieten mein sich euch volle Lautstärke. Schönes Durcheinander, aber ich glaube, wir finden da schon den roten Faden. Klar, hier, da muss es anknüpfen, genau um Mitternacht. Muss die Uhr, die ich dir... Sandte! Muss die Uhr, die ich dir sandte, zu schreien beginnen. Der Wecker muss pünktlich und auf volle Lautstärke eingestellt sein. Lass den Schrei so lange hallen, bis mein Versteck sich euch darbietet. Und was meinst du? Was soll das heißen? Es hörte sich so an, als ob der Wecker durch sein Schreien eine Art Mechanismus betätigt. Man kann Schlösser herstellen, die sich nur bei bestimmten Tönen öffnen. Mr. Clocks Schreien muss wohl derartiges bewirken. Ja, genau, das ist auch meine Vermutung. Ein ausgeklügeltes Schloss, das auf einen bestimmten Laut anspricht. Also schön, wenn Sie den Wecker haben, können wir es gleich ausprobieren. Ich glaube, das mit dem Händchen halten und warten bis Mitternacht war nur Stimmungsmache. Den Wecker gibt es leider nicht mehr. Ich habe ihn auseinandergenommen, weil ich nachsehen wollte, ob nicht im Inneren eine verborgene Mitteilung eingraviert war. Nun kann er nicht mehr schreien. Dann weiß ich auch nicht, was wir machen können. Einer der wenigen Fälle, in denen mir ein schwerwiegender Fehler passiert ist. Aber es ist nicht mehr zu ändern. Soll das heißen, Sie können nicht beweisen, dass Harrys Vater unschuldig ist? Das geht nur, wenn ich die gestohlenen Bilder finde, mein Junge. Und wie du siehst, haben wir sie nicht gefunden. Oder hast du noch eine Idee? Mr. Eugenie, die Uhr ist uns nicht erhalten geblieben, aber vielleicht der Schrei. Wie meinst du das? Es gibt einen Mann namens Gerald Watson, der alle Hörspiele von Mr. Clock gesammelt hat. Jede Sendung beginnt mit einem Schrei. Vielleicht ist dieser besondere Schrei auf einem der Bänder. Wir brauchen die Uhr gar nicht, nur das Band von Mr. Watson. Ruf ihn sofort an. Jede Minute ist wichtig. Da bist du ja, Joe. Und? Hast du alles? Da ist das Zeug. Der Halter hat das Band schon eingelegt. Es kann gleich losgehen. Also dann. Ich glaube zwar, dass wir nur unsere Zeit vergeuden, aber wir wollen es wenigstens versuchen. Ja, Sir. Jetzt bin ich soweit. Ich bitte um Ruhe. Die Uhr schrie um Mitternacht. Ein Hörspiel von Walter King nach einer Idee von Bert Clock. Es war Punkt Mitternacht. Bisher hatte Jonathan noch friedlich geschlafen. Doch ein Schrei riss ihn aus dem Schlaf. Es war so unvorhergesehen, dass... Nichts. Ich wusste es ja. Hier in diesem Raum ist kein Platz, wo 5 wertvolle Gemälde versteckt sein könnten. Kein Platz, sage ich. Ich glaube es aber doch. Mir ist etwas eingefallen. Wir versuchen es nochmal. Vielleicht hat die Lautstärke nicht ausgereicht. Ich stelle das nochmal einen ganzen Ticken lauter. So. Riss ihn aus dem Schlaf. Sehen Sie hier, der Spiegel vibriert, aber viel stärker als gerade. Er zerspringt! Und dahinter stecken die... Die Bilder für eine 500.000 Dollar. Endlich habe ich sie. Nehmen Sie die Hände hoch, Sie sind alle verhaftet. Just, ist alles in Ordnung? Mann, wir haben uns vielleicht Sorgen gemacht. Ich konnte nicht einschlafen. Ich wollte dir nämlich von einem Trick erzählen in einem alten Film, den mein Vater kennt. Und da rief ich dich an, aber du warst nicht da. Also fuhr ich zur Zentrale und da fand ich den Zettel mit dem Stichwort Zimmer mit den Uhren. Und als ich auch Bob nicht erreichen konnte, benachrichtigte ich Hauptkommissar Reynolds. Danke, Peter. Herr Kommissar, diese Bilder hier... Das wurde vor ungefähr 2 Jahren aus einer Galerie gestohlen. Ich weiß noch, wie damals Fotos an alle Polizeidienststellen gingen. Anscheinend sind wir gerade zurechtgekommen, um die Diebe mit der Beute zu ertappen. Bitte sagen Sie mir, welche strafbare Handlungen Sie mir zur Last legen. Na, fürs Erste reicht wohl der Besitz von Diebesgut. Dazu kommt die Entführung. Oh, wir können Ihnen eine ganze Menge nachweisen. Tatsächlich? Bitte keine vorschnellen Anschuldigungen, Herr Kommissar. Ich bin hier im Interesse der Allgemeinheit auf der Suche nach gestohlenen Kunstwerken, die Albert Glock versteckt hat. Dieser Junge wird Ihnen sagen, dass er und sein Freund mir freiwillig bei dieser Suche helfen wollten. Also geht das nicht. Sag du ihnen, dass es die Wahrheit ist, Junge. Ja, Hauptkommissar, wir sind freiwillig hierher gekommen. Und Mr. Eugene wollte nur das Versteck der Bilder finden. Das ist wirklich wahr. Aber wir kennen ihn doch. Er wollte die Bilder für sich behalten. Das ist Ansichtssache. Beweisen können Sie es nicht. Wenn Sie uns also entschuldigen wollen, wir möchten jetzt gehen. Kommt, Leute, wir werden nicht mehr gebraucht. Verabschieden wir uns. Halt, bleiben Sie. So leicht kommen Sie nicht davon. Auf jeden Fall können wir diese Männer festnehmen, wegen betrügerischer Amtsanmaßung als Polizisten. Oh, wirklich? Fred, komm mal her. Nun, meine Herren, prüfen Sie bitte das Rangabzeichen. Achten Sie auf die Initialien. NYPD. Gewiss. Das heißt New York Police Department. Die Männer hier sind Schauspieler. Sie tragen die Uniform der New Yorker Polizei. Und New York ist fast 3000 Meilen weit weg. Sie können Ihnen nicht unterstellen, dass Sie in betrügerischer Absicht als Polizisten von Los Angeles aufgetreten sind. In New Yorker Polizeiuniform. Kommen Sie nun, meine Herren. Zum Kuckuck! Ich weiß tatsächlich nicht, wofür ich Sie verhaften könnte. Wir müssen Sie wohl ziehen lassen. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, mein Junge. Mit meiner Schulung könntest du es recht weit bringen. Nun, ich glaube bestimmt, dass wir uns noch einmal begegnen werden. So, und jetzt ist es wohl Zeit für eine Erklärung. Justus, um was ging es hier eigentlich? Naja, Herr Hauptkommissar, es begann alles mit einem seltsamen Wecker, der schreien konnte. Das war nämlich so und... Es braucht hier nicht alles wiederholt zu werden, was Justus Jonas dem Polizeichef berichtete. Die gestohlenen Bilder hatte Mr. Glock selbst unter das Linoleum gelegt. Er befürchtete, den Verdacht der Polizei auf sich zu lenken, wenn es nicht einen anderen gab, dem man die Sache anlasten konnte. Sobald er sich in Sicherheit fühlte, hatte Mr. Glock das Land verlassen und war in Südamerika untergetaucht. Dort war er nach einer Krankheit gestorben. Er konnte der Gerichtsbarkeit nicht mehr übergeben werden. Carlos, Jero und Mr. Jenkins waren in der Garage, wo sie Eugenie gefesselt zurückgelassen hatte, verhaftet worden. Sie legten über ihre Beteiligung an der Einbruchsserie ein Geständnis ab. Harrys Vater war damit von jedem Verdacht befreit. Er wurde aus der Haft entlassen. Und dies war der Trick, den Bert Glock in jenem alten Film angewandt hatte, den Peters Vater kannte. Er hatte eine Spiegelscheibe zertrümmert, indem er davor einen schrillen Schrei ausgestoßen hatte. Die Schwingungen bestimmter Schallfrequenz können dünnes Glas zerspringen lassen. In dem Haus war dies eine höchst dramatische Szene gewesen. Mr. Glock hatte sich später einen solchen Spiegel besorgt und ihn in seiner Bibliothek aufgehängt. Er benutzte ihn als Versteck für gestohlene Bilder bis zu ihrem Verkauf. Vielleicht wollte er irgendwann einmal eine Gruppe von Freunden dieses Kunststück vorführen. Von diesem Trick also hatte Mr. Shaw seinem Sohn Peter berichtet und Peter wollte ihn Justus weitererzählen. Da Justus und Bob beide ohne stichhaltige Erklärung verschwunden waren, hatte Peter die Suchaktion ausgelöst. Justus neigte dazu, mit sich selbst unzufrieden zu sein, weil er nicht erkannt hatte, dass ein großer Spiegel leicht einige kleinere Bilder aufnehmen konnte. Erst als er das Tonband mit dem Schrei zum ersten Mal abspielte, fiel ihm auf, dass der Spiegel leicht vibrierte. Da ahnte er, was passieren musste, und drehte nun die Lautstärke voll auf. Und damit ließ er den Spiegel so effektvoll zerspringen, dass er auch noch seine Überraschung dabei genießen konnte. Ein Punkt war noch offen. Warum hatte Mr. Glock an drei seiner Freunde diese seltsamen Botschaften und an Rex King den präparierten Wecker gesendet? Warum wandte er sich nicht gleich an die Polizei? Die Erklärung gab Mr. King selbst. Und ich bin sicher, dass sie zutrifft. Bert wusste, dass es mir schlecht ging und ich seit langem keine Arbeit mehr hatte. Ich brauchte ein Skandelchen, damit die Filmproduzenten wieder auf mich aufmerksam wurden.